11 Minuten nach 9, der Samstagvormittag bei uns in Stadtland in Radio Kärnten. Ich habe Ihnen ja schon angekündigt, dass ich in dieser Stunde zwei besondere Sportler bei mir im Studio begrüßen darf, und zwar Wolfgang Dabernick und Michael Kurz. Die beiden waren einige Zeit lang auf dem Jakobsweg unterwegs. Sie sind Behindertenradsportler und haben gesagt, das ist ein Erlebnis, das ist etwas ganz Besonderes für uns, das möchten wir teilen. Ich begrüße euch zwei jetzt einmal ganz herzlich. So lang seid ihr noch nicht zurück, da sieht man an eurer Bräune, die ihr noch habt, weil von Kärnten könnt ihr die momentan nicht haben. Ja, einmal grüß Gott den Hörern von Radio Kärnten. Wir sind seit Montag zurück von unserer Reise und ja, es geht uns hervorragend. Michael, wie habt ihr jetzt den Jakobsweg erlebt? Wie ist denn auch diese Idee entstanden, dass ihr das macht? Weil man, das war ja schon ein Gewaltakt. Du hast mir vorher erzählt, ihr seid von Zaus weggefahren. Wie viele Kilometer habt ihr jetzt in den Beinen? Die Kilometer waren ungefähr 2750. Wahnsinn. Die Idee ist entstanden, wo ich mit dem Wolfgang in Athen bei den Paralympischen Spielen am Start war. Haben wir uns beide das Zimmer geteilt und da haben wir eigentlich die Idee oder den Entschluss entfasst, irgendwann einmal eine gemeinsame Radltour außerhalb vom Wettgeschehen zu unternehmen. Und das war der Gedanke dabei, war, dass es eine Dankeswallfahrt oder so zu sagen sein soll, weil wir beide ja durch ähnliche Schicksalsschläge wieder zurück ins Leben gefunden haben. Und das war halt der Gedanke, Lourdes und Santiago vielleicht miteinander zu verbinden. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, also diesen Jakobsweg, der diese beiden Wallfahrtsorte verbindet, zu mit dem Radl abzufahren. Das heißt, ihr seid jetzt wirklich daheim vor der Haustür aufgestiegen und habt gesagt, ab geht's Richtung Jakobsweg. Ja, wir sind in Kötscher aufgestiegen und sind dann über Italien, Frankreich, Spanien nach Santiago de Compostela gefahren und dann das letzte Stück ob Lourdes oder ob Sancho de Port mehr oder weniger parallel zum Jakobsweg oder teilweise auch drauf mit den Straßenrädern gefahren. Unser Kollege, der Werner Freudenberger, der macht ja des Öfteren zu Ostern immer diese Osterpilgerfahrten mit Radio Kärntenhörern. Und da fällt ein Satz immer wieder, das heißt, auf dem Weg wird der Mensch ein anderer. Ist das auch etwas, das ihr beide so gespürt habt, miteinander, jeder für sich auch? Naja, dass ich ein anderer geworden bin, kann ich nicht sagen, aber es ist schon ein besonderes Erlebnis, da auf diesem Weg unterwegs zu sein und auch die anderen Pilger zu treffen oder zu sehen, wer da alles so unterwegs ist. Und es lebt da eigentlich einer schon in dieser Zeit, wo er auf diesem Weg ist, in einem anderen Leben, kann man schwer sagen, aber in einem anderen Zeitgefühl. Mhm. Und es ist schon ganz was Besonderes, da unterwegs zu sein. Ihr wart 3,5 Wochen gemeinsam unterwegs, Michael. Du hast gesagt, du hast das Buch vom H.B. Kerkeling auch vorher gelesen und ich bin dann mal weg. Da liest man auch von Herausforderungen, von Momenten, wo es nicht so einfach ist. Hat es das bei euch auch gegeben? Ja, die Herausforderung sportlicherseits ist für uns vielleicht nicht das Problem gewesen, weil wir eh das ganze Jahr mit Wettkämpfen und Training zu tun haben. Nur das andere ist, vielleicht, ja, wir sehen das als Behindertensportler vielleicht ein bisschen anders, weil wir genießen jeden Moment und sind dankbar, dass wir das überhaupt tun dürfen. Mhm. Ein anderer sieht das vielleicht als Rennen, als sportliche Motivation, und das war für uns ganz und gar nicht der Fall. Wir haben einfach die Situation, den Moment genossen und wir sind dankbar, dass wir das tun dürfen und überhaupt noch so erleben können, weil wir sind beide dem Rollstuhl entschlüpft sozusagen. Mhm. Und es war eigentlich ein Wahnsinn, was wir da erlebt haben. Also Wetterglück, als wie der Herrgott oben uns den Himmel offen gehalten hat. Hinter uns hat es geregnet, vor uns hat es geregnet. Der Wind war immer auf unserer Seite. Also unfallfrei, also mehr oder weniger ohne Probleme sind wir da rausgefahren. Und das war ein Riesenerlebnis von der Seite her. Zwei Kärntner Sportler unterwegs auf dem Jakobsweg. Ihr zwei wart nicht allein. Wer euch begleitet hat, wer mit euch mitgefahren ist und wer euch unterstützt hat, darüber sprechen wir gleich in Stadtland in Radio Kärnten. Been hurt when they go. Won't you forget? Welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my bride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart. Stadtland mit Radio Kärnten durch den Vormittag. Radio Kärnten. Durch die Kraft der Liebe. Es war wohl auch eine besondere Kraft, die unsere beiden Radler begleitet hat. Von Kötschach-Mauten sind sie aufgebrochen über Lourdes bis hin zu ihrem großen Ziel Santiago de Compostela. Auf dem Jakobsweg waren zwei Kärntner Behindertenradsportler unterwegs, Wolfgang Dabernig und Michael Kurz. In dieser Stunde sind sie zu Gast bei uns in Radio Kärnten und erzählen ein bisschen über diese so ganz besondere Reise. Ihr habt schon gesagt, für euch war das nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern eigentlich eher eine Wallfahrt, ein Dankeschön. Und ich glaube, die Gelegenheit, Dankeschön zu sagen, die habt ihr unterwegs auch immer wieder gehabt. Ja, es sind ja 15 Jahre seit meinem Unfall und 10 Jahre seit mir sein Unfall vergangen. Und da ist man oder hat man halt den Gedanken, dass man mal auf eine besondere Art danken will. Und deshalb sind wir eben über Lourdes und nach Santiago gefahren. Und in Lourdes haben wir ja auch einen Tag verbracht, da in diesem heiligen Bezirk, und haben da auch so eine französische Pilgermesse besucht, waren auch bei der Lourdesgrotte, haben das Lourdeswasser getrunken, auch abgefüllt und teilweise mit heimgebracht. Haben auch so ein Bad in diesem Lourdeswasser genommen, haben auch diesen Kreuzweg mit den überlebensgroßen Figuren besucht und haben uns eben das alles angeschaut und auch an der abendlichen Lichterprozession teilgenommen, an der ja einige tausend Leute teilnehmen, und das jeden Tag. Also das war schon ein gewaltiges Erlebnis, und da nimmt man schon viel Kraft mit, an der man dann auch vielleicht später wieder weiterzehren kann. Michael, du hast vorher gesagt, es war eigentlich bei euch beiden verdammt knapp. Ihr seid beide, wie hast du gesagt, im Rollstuhl entschlüpft sozusagen. Sehr viel Glück. Ist das etwas, was irgendwie auf dieser Fahrt, auf dieser Reise wieder so ein bisschen hochkommt, so die Erinnerung und auch dieses Verarbeiten, dieses wieder weiter nach vorn schauen? Ja, so wie in dem Buch da beschrieben ist von H.P. Kerkeling, er beschreibt ja, der Jakobsweg bringt jeden einmal zum Weinen. Mhm. Also von vorn her und von den ganzen Umständen, die ja drumherum passieren, ist es keinem gelungen, mich zum Weinen zu bringen. Aber wo ich da in der Messe drinnen war, sind mir die Tränen schon runtergekommen. Das war schon ein eigener Moment, der da sich abspielt. Also das ist nicht zu beschreiben. Also ich glaube, da spielt schon viel Dankbarkeit mit. Und das Gleiche ist eigentlich in Santiago noch einmal passiert. Mhm. Und es ist aber ein schönes Erlebnis gewesen. Das spürt man auch, wenn man euch beide da so sitzen hat. Ihr wirkt total entspannt, ihr wirkt ganz, ganz gelöst und irgendwie sehr, sehr frei. Kann ich das so sagen? Ja, das ist auch unser momentaner Zustand, und wir sind sehr froh, dass es so ist. Nicht? Und also haben wir doch sehr viel Kraft oder ja, Kraft mitgenommen von dieser Reise. Ihr zwei seid sehr erfolgreiche Sportler. Ihr wart bei zahlreichen großen Wettkämpfen, Paralympics, auch Weltmeisterschaften dabei, habt Medaillen mit nach Hause gebracht. Auch auf dieser besonderen Reise auf dem Jakobsweg, wo es jetzt nicht um Medaillen, sondern eben, wie ihr beide sagt, um ganz andere Dinge geht, seid ihr unterstützt worden? Ich glaube schon, dass wir da unterstützt worden sind. Wir haben ja auch Freunde mitgehabt. Mhm. Kurt Strobel ist ja ein ganz besonderer und guter Freund von mir. Der war ja bei meinem Unfall damals dabei und hat ja diese Bergung mehr oder weniger organisiert und geleitet auch. Und da ist ja Gott sei Dank alles gut gelaufen. Und dem bin ich sicher zu sehr viel Dankbarkeit verbunden. Und da war es mir auch ein großes Anliegen, dass er mich begleitet. Und der Manfred Bichler ist auch ein Freund schon, mit dem bin ich schon in die Schule gegangen und haben schon viele Radtouren gemacht. Und der hat vor 2-3 Jahren eine Burnout-Erkrankung gehabt und für ihn war es auch eine Motivation und ein neues Ziel. Und nicht zu vergessen die Silke Nabetschnik, die uns mit dem Auto begleitet hat und die uns auch die Organisation mit den Zimmern und diese Arbeit abgenommen hat, die auch immer gut drauf war, die ganze Mannschaft bei Laune gehalten hat, also die auch Physiotherapeutin ist. Das ist schon ein großes Glück, dass man so Leute dabei gehabt hat und dass ich auch mitgefahren sind. Nicht? Und ich möchte mich auch an dieser Stelle einmal bei allen Frauen oder Lebenspartnern bedanken, die denen freigeben haben, dass sie mit mir diese Reise haben machen können oder mit uns diese Reise haben machen können. Nicht? Weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man 3,5 Wochen unterwegs ist und im Endeffekt nimmt ja jeder seinen Urlaub dafür her. Also danke. Ganz kurz noch, was nehmt ihr beide euch jeder so einen Gedanken von diesem Weg, von dieser gemeinsamen Zeit, vom Jakobsweg mit? Ja, einfach Dankbarkeit, dass wir das so genießen dürfen und so erleben dürfen. Und wenn es uns einmal vielleicht schlecht geht wieder in irgendeiner Situation, glaube ich, an daran zurückdenkt, was wir da erlebt haben, da schöpft man schon neuen Mut und Hoffnung, dass es schon wieder irgendwie weitergeht. Ja, da kann ich mich nur dem Michi anschließen. Also wir sind froh, dass wir wieder so weit sind, dass wir das Leben so gut wieder auf die Reihe gekriegt haben, dass wir unter Anführungszeichen ja nicht behindert sind, nicht, oder das nicht so als Behinderung sehen, normal durchs Leben gehen. Und also für das war diese Reise ein wunderschönes Dankeschön. Michael und Wolfgang, zwei besondere Kärntner Sportler auf dem Jakobsweg mit dem Fahrrad. Ich sage danke an euch beide, dass ihr eure Erlebnisse mit uns geteilt habt und wünsche euch alles Gute. Danke. Dankeschön. Danke.